1. In Jena stun Tratten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist Walder Grost im Reich der Himmel? 2. Daraufhin rief ein Kind zu sich, stellte es in Eier mit und sprach, 3. Wallach, ich versichere euch, wenn euch nicht andet und werdet wie die Kinder, konnte das Reich der Himmel niemals betreten. 4. Wer sich daher demütigt wie dieses Kind, der ist der Grost im Reich der Himmel. 5. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich selbst auf. 6. Wer jedoch einen dieser Kleinen, dien mich glauben, zum Straucheln bringt, für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein am den Hals gehängt und in der Tiefe des Meers versenkt wird. 7. Wie hätte der Welt wedgen der Verführungen, den Verführungen sind unvermeidlich, doch wie hätte dem Menschen, durch den ein solche Verführung instead. 8. Wenn dein Hand oder dein Fuß dich zur Sünde verleitet, tren sie ab und werf sie weg, es ist besser für dich, verstummelt oder lahm ihuig Leben einzugehen, als imit sway handen und sway fassen ihuig fewer geworfen zu werden. 9. Und wenn dein Orge dich zur Sünde verleitet, ries es heraus und werf es weg, es ist besser für dich, ein orgig ins Leben einzugehen, als imit sway organ in die Fuhrhol geworfen zu werden. 10. Achtet darauf, Kinis dieser kleinen gering zu schatzen, den ich sage euch, ihr Engel im Himmel schauen stets das angesicht meines Vaters im Himmel. 11. Denn der Menschensohn ist gekommen, das Verlerin zu retten. 12. Was meint Wenn ein Mann hundert Schaf besitzt und einst davon sich verirrt, lastet dann nicht dein Nunen nunzig in den Bergen Zürich, losjugehen und das verirrt zu suchen. 13. Und wenn es findet, Wallach, ich sage Duke, freut sich mehr über dieses ein Schaf als über die Nunundnunzig, die sich nicht verirrt haben. 14. Ebenso ist es nicht owel meins Vaters im Himmel, das auch nur eins dieser kleinen verloren get. 15. Wenn dein Bruder sundeit, ger zu ihm in Spritchen unter via Organ der Raufen, wenn auf dich hort, as du deinen Bruder zurückgewannen. 16. Hort jedoch nicht auf dich, nimm noch ein oder zwei Personen mit, damit jed osage dirch die Bestattigung von zwei oder drei Zügen bekraftigt word. 17. Wenn auch auf dies nicht hort, dann berichtet es der Gemind, und wenn selbst auf die Gemind nicht hort, soll für dich wie ein Heidi oder ein Zollner behandelt werden. 18. Wallach, ich versichere euch, was auf Erden bindet, word im Himmel gebunden sein, und was auf Erden lost, word im Himmel gelost sein. 19. Weiterhin sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden in einer Sache überein stimmen und darum bitten, word es ihnen von meinem Vater im Himmel gewort werden. 20. Den wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 21. Daraufhin trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, why oft muss ich meinem Bruder verge ben, wenn gegen mich sundeit? Genet es siebemal? 22. Jesus antwortet ihm ich sage dir, nicht nur siebemal, sondern siebzigmal siebemal. 23. Die schaub gleich das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Dienern erbrechen wollte. 24. Als mit der Erbrechnung begann, word ein Diener zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldet. 25. Die dieser jedoch nicht zahlen konnte, befahl der Herr, in samt seiner Frau und seinen Kindern soe all seinem Besitz zu verkaufen die should zu begleichen. 26. Der Diener warf sich daraufhin nieder, huldigt ihm und bat, hab jedeld mit mir, ich word dirl zu ruckzahlen. 27. Der Herr hat mitliert mit dem Diener, lies in freiend erlies in die gesamte Schuld. 28. Als dieser Diener jedoch hinausging, traf einen seiner Mitdiener, der ihm 100 Denar schuldet, packte ihn, wirkte ihn und forderte, bizarrely, was du schuldest. 29. Sein Mitdiener warf sich nieder und fleht ihnen, hab jedeld mit mir, ich word es dir bezahlen. 30. Doch weigert sich und ließ in stat dessen ins Gefängnis werfen, bis die should beglitchen hat. 31. Als sein anderen. Mit Diener sahen, was geschehen war, wären sie zu tiefst betroffen und jingen zu ihrem Herrn, im als zu berichten. 32. Daraufhin rief in sein Herr zu sich und sagt, du böser Diener, ICH habe dir die gesamte Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. 33. Hattest du dich die nicht auch deines mit deines erbarmen müssen, so why ICH mich deine erbarmt habe. 34. Und wolle Zorn übergaben sein Herr den Foltenekten, bis die gesamte Schuld beglichen hat. 35. Ibenso word mein himmlischer Vater mit Uke verfahren, wenn nicht jeder von Uke seinem Bruder von Hazen vergibt.